herzlich willkommen in meinem Viertel. Gibt's Bauern, aber nichts zu befürchten. Am Arsch des Landes ist Deutschland so. Und außerhalb der Stadt läuft's halt so. Jung kommst du nicht, Junge brauchst du nicht. Stopp, ich leg die Karten auf den Tisch. Siehst du diese Intelligenzbaracken, die ständig spacken und auf Gangster macht? Genau diese, nicht er da oder die da, nicht der Kerl da. All die Verlierer, die mich nerven und mir gleich beweisen, welchen gesellschaftlichen Bereich sie bleiben. Versager, Nichtgönner, Nachsager, Versichtblender. Zusammengefasst sind sie wir, nicht Penner. Tippen reden schwäbisch und peinlich, Mann. Eben weißt du was, dabei bleibt's nicht, Mann. Haben keinen Geschmack für Mode und Outfit. Was sie anhaben, nenn ich idiotisch. Sie Outfit ist taubnis, sie geht mich so langsam tot. Und die Spannung übers Ergebnis wird langsam groß. Denn wo bleibt die Lösung für dieses Problem? Die Wahrheit ist, es gibt sie niemals zu sehen. Ich muss damit leben wie mit einem Leberfleck. Es stört mich, auch wenn es nicht jeder checkt. Ich hasse dieses Landleben, will nicht angeben. Aber ehrlich, Leute, ich kann mir das nicht ansehen. Will in die Stadt und nenn ich fresche Leute. Hier sind fast nur Idioten, kann ich echt bezeugen. Denn weg von Blendern, weg von Anmenschen. Das einzige, was bleibt, sind Fotos, das Andenken. Und das waren 32 Zeilen. All die Spatzen sind und das fleißig bleiben, ja. Willkommen in meiner Hut, yeah. Von wegen Paradies. Nein. Hier gibt's nichts, was von mir auch nur einen Satz verdient. Nee. Ich will hier weg. Und das so schnell es geht. Denn ich hab hier bisher nur den Arsch der Welt gesehen. Ich scheiß drauf. Willkommen in meiner Hut, yeah. Von wegen Paradies. Nein. Hier gibt's nichts, was von mir auch nur einen Satz verdient. Nee. Ich will hier weg. Und das so schnell es geht. Denn ich hab hier bisher nur Let's den Arsch go. Der Welt gesehen. Ich wär gern woanders, wo mehr los ist. Es in diesem Ort, wo es kein Niveau gibt. Keine Verbindung zwischen Menschenmengen. Von wegen Freiheit, die gibt's ohne Ende Grenzen. Der Ausgangspunkt ist schlecht zum Starten. Und ja, dann lebe ich halt mit schlechten Karten. Muss mir angewöhnen, auf Sachen zu verzichten, die mir am Herz hängen. Sachen mit Geschichten, die Entfernung hindert die Zusammenkunft. Ich häng mit den einen, die anderen mit den anderen rum. Die Gemeinschaft trennt sich auf in Einzelgänger, von denen, wie es scheint, jeder die Zeit unbegrenzt hat. Dann kommt noch immer dieses Bus- und Bahnfahren. Man ist so weit weg, das macht krank, Mann. Stadtleben ist sowas von Vorteil hat. Weil man allein schon zu Fuß einen Vorteil hat. Wird gern abhängen mit den Freunden, doch hier ist alles so lieblos. Und denkst du heute? Nein, das hier ist so in jedem verdammten Tag. Die Straßen sind leer an jedem verdammten Tag. Kein Laden, kein Spaß, nur Scheiße, Mann. Jedes Mal ist es so eine lange Reise, Mann. Auf in den Bus vom Dach in die Stadt. Haben das meine Eltern mit Absicht gemacht? Ich glaube schon, damit sich das Kaufen lohnt. Trotzdem kotzt mich an und das Laufen schon. Ich will auf Chance und will Freestyle mit Homes. Wo passiert das denn hier mal schon? Weil ist die Kacke am Dampfen. Ohne Scheiß, mich hätte nichts mehr auf dem Boden gleich. Ist der Fahrt zu Ende und mir wird klar, ich hab schon wieder so viel Zeit hier verbracht. Willkommen in meiner Hut, yeah. Von wegen Paradies. Nein. Hier gibt's nichts, was von mir auch nur einen Satz verdient. Nee. Ich will hier weg. Und das so schnell es geht. Denn ich hab hier bisher nur den Arsch der Welt gesehen. Ich scheiß drauf. Willkommen in meiner Hut, yeah. Von wegen Paradies. Nein. Hier gibt's nichts, was von mir auch nur einen Satz verdient. Nee. Ich will hier weg. Und das so schnell es geht. Denn ich hab hier bisher nur den Arsch der Welt gesehen. Willkommen in meiner Hut, yeah. Von wegen Paradies. Nein. Hier gibt's nichts, was von mir auch nur einen Satz verdient. Nee. Ich will hier weg. Und das so schnell es geht. Denn ich hab hier bisher nur den Arsch der Welt gesehen. Ich scheiß drauf. Willkommen in meiner Hut, yeah. Von wegen Paradies. Nein. Hier gibt's nichts, was von mir auch nur einen Satz verdient. Nee. Ich will hier weg. Und das so schnell es geht. Denn ich hab hier bisher nur den Arsch der Welt gesehen.